Kapitel 19. Artikel, Interrogativ und Demonstrativ. Beispiel: Das Auto ist schön. Welches Auto meinst du? Welches Auto meinst du? Welches Auto meinst du? Und jetzt sieh. Das Auto ist schön. Welches Auto meinst du? Die Jacke ist schick. Welche Jacke meinst du? Der Mantel ist elegant. Welchen Mantel meinst du? Die Hose ist bequem. Welche Hose meinst du? Die Schuhe sind teuer. Welche Schuhe meinst du? Der Park ist groß. Welchen Park meinst du? Das Bild ist interessant. Welches Bild meinst du? Die Disco ist gut. Welche Disco meinst du? Die Blumen sind schön. Welche Blumen meinst du?